Jetzt ein King so wie er und hat eine Villa am Meer, so wie der Prinz von Bel Air. Ich hab den Belvedere am Tisch und ich trinke ihn leer. Und wenn ich nach der Waitress rufe, dann bringt sie mir mehr. Du bist ein Nichtschwimmer und ich stoß dich rein in den Rhein. Die Cops wollen wissen, wo ich war, doch das ist leider geheim. Ich habe keinen Bock, Zeit vor Gericht zu vergeuden. Bin wegen Mord angeklagt, doch das hat nichts zu bedeuten. Ich steh öfter vor Gericht als ein Chefkoch im Kitchen, tu die Crack Rocks und Kippen vor dem Egg Shop verticken. Ich pull up vor dem Club in einem Lambo Gallardo Whip, Leder weiß wie Brot und der Lack Avocado Dip. Stecke meinen Penis einem Mädel geil hinein, mein Dick ist groß, Motherfucker, wie das Gegenteil von klein. Und im Teich von meiner Crib schwimmt ein Koi-Karpfen, der mehr kostet als ein Neuwagen. Money Boy, Lamborghini rückwärts durch die Straße. Leute machen Fotos von uns, während wir ihn parken. Ticken auf Gesetze, die uns sagen, wo wir fahren. Fahren über'n Bürgersteig, verblüsten deinen Garten. Wir rollen im Lamborghini Gallardo, ey. Wir rollen im Lamborghini Gallardo, Gallardo. Frag mich, welche Farbe hat das Auto, das ich gerade habe. Ich lach auf und sage, Junge, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich hab weiße, gelbe, grüne und auch viele rote Wagen. Eins der Autos hat die Farbe von einem lilanen Bugatti. Der ist wirklich neu, ich hab den gerade erst gekauft. Und jetzt ist er schon kaputt, er parkt direkt in deinem Haus. Doch egal, ich kauf mir morgen einen neuen. Aber diesmal nicht in Lila, ich glaub morgen nehm ich Gold. Steig zu Bise in den Wagen und wir fahren durch die Stadt. 180 auf dem Tacho, fuck it, Bise tritt aufs Gas. Geschwindigkeitsbegrenzungen, weiß nicht, was uns das angeht. Geh uns besser aus der Fahrbahn, denn wir bremsen nur für Money. Alles läuft perfekt zur Zeit. Eine neue Ära bahnt sich an und wir stehen bereit. Wir sind die Lieblingsrapper deiner Lieblingsrapper. Und wir zählen bündelweise lila Scheine hinterm Lenkrad. Lamborghini rückwärts durch die Straße. Leute machen Fotos von uns, während wir ihn parken. Ticken auf Gesetze, die uns sagen, wo wir fahren. Fahren über'n Bürgersteig, verblüsten deinen Garten. Wir rollen im